Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie nehmen an der Mozart City Tour teil. Liebe Gäste, ich darf Sie herzlichst zur Mozart City Tour begrüßen. Es tut mir außerordentlich leid, dass wir eine Viertelstunde später als geplant losfahren, und ich entschuldige mich im Namen des Busunternehmens für die Verspätung. Mein Name ist Karin Kerner und ich begleite Sie auf der circa 1,5-stündigen Rundfahrt in Salzburg, die Sie zu allen wichtigen Sehenswürdigkeiten der Stadt bringen wird. Auf den Spuren von Wolfgang Amadeus Mozart erfahren Sie alles Wissenswerte aus dem Leben des berühmtesten Sohnes der Stadt. Nach einer kurzen Fahrzeit von etwa 20 Minuten werden wir zuerst Mozarts Geburtshaus in der Getreidegasse besichtigen. Verwechseln Sie das bitte nicht mit Mozarts Wohnhaus, das heute nicht auf unserem Programm steht. Anschließend besuchen wir Schloss Mirabell und Schloss Hellbrunn. Den Abschluss unserer Tour bildet ein Besuch der Stiftung Mozarteum in der Schwarzstraße 26. Diese wurde im Jahr 1842 von den Bürgern der Stadt Salzburg gegründet. Ihre Aufgabe ist es, im Geiste Mozarts eine Brücke zwischen der Tradition und der heutigen Kultur zu schlagen. Die private Non-Profit-Organisation kümmert sich um die 3 Bereiche Konzerte, Museen und Wissenschaft. Außerdem lädt die Stiftung unter dem Motto Ohren auf, regelmäßig Kinder, Jugendliche und Familien zu Konzerten, Führungen, Workshops und Unterrichtsbesuchen ein. Genießen Sie nun die Rundfahrt durch Salzburg Straßen, bis wir in die Getreidegasse kommen. So, von hier können wir in die Getreidegasse Nummer 9 gehen. Ich bitte Sie auszusteigen und mir in Mozarts Geburtshaus zu folgen. Meine Damen und Herren, wir befinden uns hier in einer kulturellen Begegnungsstätte, die alljährlich tausende Besucher aus aller Welt nach Salzburg zieht. Hier lebte die Familie Mozart 26 Jahre lang, und zwar von 1747 bis 1773 im dritten Stock. Und hier wurde am 27. Jänner 1756 Wolfgang Amadeus Mozart geboren. Das sogenannte Hagenauer Haus war im Besitz eines Freundes der Mozarts, des Händlers Johann Lorenz Hagenauer. Im hinteren Teil des Hauses, in der ehemaligen Wohnung von Mozarts Nachbarin Babette von Moll, wurde 1985 eine bürgerliche Wohnung in Salzburg zur Mozartzeit eingerichtet. Hier werden Sie Möbel und Gegenstände des täglichen Gebrauchs sehen. In Mozarts Geburtshaus selbst wurde schon im Jahr 1880 von der Internationalen Mozart-Stiftung ein Museum errichtet. Zu den berühmtesten Ausstellungsstücken zählen Mozarts Kindervioline und Briefe der Familie Mozart. Außerdem sind historische Instrumente, Urkunden, Erinnerungsstücke und eine Reihe von Porträts zu bewundern. Sie sehen hier auch das Ölbild Mozart am Klavier von Mozarts Schwager Josef Lange, das er leider nicht vollendet hat. Folgen Sie mir jetzt bitte zunächst in den dritten Stock und genießen Sie die Atmosphäre, sich im Haus eines der größten Genies aller Zeiten zu bewegen.